Das pommersche Altholm erlebt 1929 das turbulenteste Kapitel seiner Stadtgeschichte. Die Turnhalle seines Gymnasiums wurde zum Gerichtssaal umgemodelt. Per Justiz muss wieder Ordnung hergestellt werden, die draußen im Lande aus den Fugen geraten ist. Und dieser Prozess gibt einem die Chance seines Lebens. Der gebeutelte Unglückswurm Max Tredup, Annoncenwerber auf Provision. Er soll sich jetzt seine Sporen als Redakteur verdienen. Seine erste Bewährung, Prozessbericht. Ich muss gleich los. Zum Gericht? Jetzt schon? Erst eine Woche, Markt. Der fängt doch erst um 8 an. Ich will was schreiben. So eine Art Stimmungsbild. Wie die Marktwagen kommen, die Stände aufgebaut werden, der Hänsel von der Marktpolizei rumgeht und die Plätze verteilt, Zankerei um die Stände und so weiter. Sowas lesen die Leute gerne. Das bringt auch neue Abonnenten. Ich will eine feine Zeitung machen. Und nach ein paar Wochen gehe ich zu Gebhardt. Na, Herr Gebhardt, wie sieht es aus mit einer Gehaltserhöhung? Ich mach den Gebhardt nicht. Ich habe eine richtige Wut auf den. Warum denn? Hast du nicht mal gesagt, der legt dem Fräulein Heinze nichts zu? Und das ist schon zu viel, was er ihr gibt, dass er sich nicht schämt. Als Mädchen will er auch leben. Oh Gott. So sind die Chefs doch alle. Die lesen in der Zeitung, dass ein Arbeitsloser mit 12,40 Mark die ganze Woche leben muss, er und seine Familie. Und dann denken die, was eine ganze Familie kann, muss ein Mädchen auch können. Der Gebhardt, der sollte mal eine Woche so leben, so mit Frau und Kindern wie wir. Sollte der mal versuchen. Nur eine Woche. Eine Woche. Eine Woche können das alle. Aber immer so leben, ohne Aussicht, dass es besser wird. Aber das ist dem Gebhardt nie beizubringen. So, dann will ich mal. Es ist Mittwoch, der 3. Oktober, kurz vor 10. Die zum Gerichtssaal umfunktionierte Turnhalle des Altholmer Gymnasiums ist schon lange bis auf den letzten Platz besetzt. Die Schupo ist in ihrer berühmt-berüchtigten Badewanne herantransportiert worden. Die Männer bewachen den Eingang und haben sich links und rechts an den Wänden der Halle postiert. Presse, Tredup von der Chronik. Wo ist der Pressetisch? Ah, ja, danke. Er nimmt Platz, legt Stift und Schreibheft auf den weiß lackierten Gartentisch. Plötzlich hat er das Gefühl, er wird beobachtet. Er blickt auf. Am Ende der Pressetischreihe und ihm schräg gegenüber sitzt Stuff und grinst ihn an. Das graue Gericht, den erheben Sie sich! Danke. Nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Verhandlung, das Land Pommern gegen Georg Henning, Eduard Pattberg, Franz Reimers, Max Banz, Hubert Amadeus, Eilifius, Ott Graf Bandeko. Ich sage dir, es ist spannender als Kino. Du musst mal mitkommen. Ich hab doch nichts anzuziehen. Quatsch. Übermorgen kommst du mit. Das Bürgermeister Gara ist als Zeuge dran. Nichts anzuziehen. Die Bauern kombinieren die Joppen und Dreckesstiefeln. Dieser Verteidiger. Ein Fuchs. Ein ganz ausgekochter. Heute war als erster der Henning dran, der Fahnenträger. Ein ganz netter, hübscher Kerl. Arm noch in der Schlinge. Bringt der Gerichtsdiener diese Fahne rein mit der Sense obendrauf. Und der Staatsanwalt sagt zu Henning, er soll die Fahne mal so halten wie damals. Ende Juli, an diesem Montag. Und Henning sofort, schwupp, Arm aus der Schlinge und nimmt die Fahne. Fährt der Verteidiger dazwischen, protestiere, mein Mandant hat nur unter körperlichen Schmerzen. Mit dem Saal brüllte irgendjemand, heil Bauernschaft und dann ein bisschen Spektakel. Aber der Präsident ist die Ruhe selber. Gebhardt kann unmöglich an meinem Bericht rummeckern. Sachlich, gut formuliert.